Otto Sander liest Schnee auf dem Kilimandscharo von Ernest Hemingway. Der Kilimandscharo ist ein schneebedeckter Berg von 6000 Meter Höhe und gilt als der höchste Berg Afrikas. Der westliche Gipfel heißt bei den Maasai Ngaya Gai, das Haus Gottes. Dicht unter dem westlichen Gipfel liegt das ausgedörrte und gefrorene Gerippe eines Leoparden. Niemand weiß, was der Leopard in jener Höhe suchte. »Sieh sie dir an«, sagte er. »Was führt sie eigentlich her? Wittern sie es oder können sie es sehen?« Das Lager, auf dem der Mann ruhte, stand in dem breiten Schatten eines Mimosenbaumes, und als er über den Schatten weg, hinaus in den Glas der Ebene blickte, hockten dort unflätig drei jener großen Vögel, während noch ein Dutzend am Himmel segelten und im Vorbeifliegen schnell sich bewegende Schatten warfen. »Die sind da seit dem Tag, an dem das Lastauto niederbrach«, sagte er. »Heute zum ersten Male haben sich ein paar am Boden niedergelassen.« »Bitte hör auf damit«, sagte sie. »Ich rede doch nur«, sagte er. »Aber ich will dich natürlich nicht damit belästigen.« »Du belästigst mich nicht damit«, sagte sie, »das weißt du. Ich bin nur so schrecklich nervös geworden, weil ich nichts tun kann. Ich finde, wir sollten es uns so leicht wie möglich machen, bis das Flugzeug kommt.« »Oder bis das Flugzeug nicht kommt.« »Bitte red doch nicht so. Kann ich dir nicht etwas vorlesen?« »Ich kann nicht zuhören«, sagte er. »Sprechen ist noch am leichtesten. Wir zanken uns und damit vergeht die Zeit.« »Ich zanke mich doch nicht. Ich will mich nie zanken. Komm, wir wollen uns nicht mehr zanken. Einerlei, wie gereizt wir sind. Vielleicht werden sie heute mit einem neuen Lastauto zurückkommen. Vielleicht kommt das Flugzeug.« »Ich will mich nicht von hier fortrühren«, sagte der Mann. »Es hat keinen Zweck, sich von hier fortzurühren, außer wenn es dir die Sache leichter macht.« »Das ist feige. Kannst du einen Menschen wirklich nicht, so gut es geht, sterben lassen, ohne ihn zu beschimpfen, wozu auf mir herumhacken?« »Du wirst nicht sterben.« »Sei nicht töricht. Ich lieg doch im Sterben. Frag die Dreckskerle da.« Er sah dort hinüber, wo die riesenhaften, widerlichen Vögel saßen, die nackten Köpfe in ihr gesträubtes Gefieder versenkt. Ein vierter glitt nieder. Zuerst lief er schnellfüßig, dann watschelte er langsam auf die anderen zu. »Wollen wir etwas trinken?« »Es heißt doch, dass es schlecht für dich ist. Im Black steht, man soll allen Alkohol vermeiden. Du solltest nicht trinken.« »Molo«, rief er. »Jawohl, Bwana. Bring Whisky und Soda.« »Jawohl, Bwana.« »Du solltest nicht«, sagte sie. »Gerade das meine ich doch, mit sich selbst aufgeben. Es steht doch da, dass es schlecht für dich ist.« »Ich weiß, dass es schlecht für dich ist.« »Nein«, sagte er, »es ist gut für mich.« »Also jetzt war alles vorbei«, dachte er. »Also jetzt würde er keine Gelegenheit mehr haben, es zu beenden.« Also so hörte es auf, mit einem Gezänk über Whisky. Seit der Brand in seinem rechten Bein begonnen hatte, war er ohne Schmerzen, und mit den Schmerzen war das Grauen vergangen, und jetzt fühlte er nichts weiter als eine große Müdigkeit und Zorn, dass dies das Ende war. Auf das, was nun kam, war er wenig neugierig. Jahrelang war er davon besessen gewesen, aber jetzt bedeutete es ihm an sich nichts. Es war seltsam. Jetzt würde er niemals die Sachen schreiben, die er zum Schreiben aufgespart hatte, bis er wirklich genügend wusste, um sie gut zu schreiben. Dafür würde er aber auch nicht bei dem Versuch, sie zu schreiben, versagen. Vielleicht konnte man sie überhaupt nicht schreiben und schob es deshalb auf und vertagte das Anfangen. Ja, das würde er nun auch niemals wissen. »Ich wünschte, wir wären nie hierher gekommen«, sagte die Frau. »Wir hätten in Paris bleiben sollen oder sonst wohin gehen können. Ich wäre überall hingegangen. Ich habe dir gesagt, dass ich überall hingehen würde, wohin du wolltest. Wenn du auf Jagd gehen wolltest, hätten wir ja auch in Ungarn auf Jagd gehen und es bequem haben können.« »Dein verfluchtes Geld«, sagte er. »Das ist nicht fair«, sagte sie. »Es hat dir genauso gehört wie mir. Ich habe alles verlassen und bin mit dir überall hingegangen, wohin du wolltest. Und ich habe auch immer das getan, was du wolltest. Aber ich wünschte, wir wären niemals hierher gegangen.« »Du hast doch gesagt, dass es dir hier gefällt.« tat es auch, als du gesund warst. Aber jetzt hasse ich alles. Ich sehe nicht ein, warum das mit deinem Bein passieren musste. Ich vermute, ich vergaß sofort, Jod drauf zu tun, als ich mich verletzte. Dann kümmerte ich mich nicht darum, weil ich mich nie infiziere. Dann später, als es schlimmer wurde, hätte ich vielleicht nicht, als die anderen antiseptischen Mittel zu Ende gingen, die schwache Carbol-Lösung benutzen sollen. Die hat vielleicht die winzigen Blutgefäße paralysiert und den Brand verursacht. Er blickte sie an. Was sonst noch? Das meine ich nicht. Wenn wir einen guten Autoschlosser hätten engagieren können, anstelle von einem dummen, ungelernten Kikuyu-Fahrer, der würde den Ölstand nachkontrolliert haben und dann hätte sich das Lager nicht ausgelaufen. Das meine ich nicht. Wenn du deine Leute zu Hause nicht verlassen hättest, deine verdammten Old Westbury, Saratoga, Palm Beach-Leute, um mit mir loszuziehen. Aber ich liebte dich doch, das ist nicht fair. Und ich liebe dich jetzt und ich werde dich immer lieb haben. Hast du mich denn nicht lieb? Nein, sagte der Mann. Ich glaube nicht, ich habe dich nie lieb gehabt. Harry, was sagst du da? Du hast den Verstand verloren. Nein, ich habe keinen zu verlieren. Trink das nicht, sagte sie. Liebling, bitte trink das nicht. Wir müssen alles tun, was wir tun können. Tu du's, sagte er. Ich bin müde. Jetzt war es Abend und er hatte geschlafen. Die Sonne war hinter dem Hügel verschwunden und ein Schatten lag über der Ebene. Die Vögel lauerten nicht mehr am Boden, sie hockten alle plump in einem Baum. Es waren jetzt viel mehr. Sein Boy saß neben seinem Lager. »Memsahib ist weg, jagen«, sagte der Boy. »Will Bwana was?« »Nein.« Es war nicht ihre Schuld, dass es mit ihm bereits vorbei war, als er zu ihr kam. Woher sollte die Frau wissen, dass man nichts von dem meinte, was man sagte, dass man nur aus Gewohnheit sprach und um es bequem zu haben? Als er nicht mehr meinte, was er sagte, hatte er mit seinen Lügen bei Frauen mehr Erfolg als früher, wenn er ihnen die Wahrheit gesagt hatte. Es war nicht einmal so sehr, dass er log, als dass einfach keine Wahrheit da war, die man sagen konnte. Er hatte sein Leben hinter sich und es war vorbei und dann fuhr er fort, es mit anderen Menschen und mehr Geld noch einmal zu leben, an den schönsten Plätzen von früher und einigen neuen. Wenn man nicht dachte, dann war alles fabelhaft. Man war abgebrüht, so dass man nicht auf die Art und Weise in die Brüche ging wie die meisten und man tat so, als ob man sich nichts aus der Arbeit machte, die man früher getan hatte, jetzt, wo man sie nicht mehr zu Wege brachte. Die Leute, die er jetzt kannte, fühlten sich alle viel wohler, wenn er nicht arbeitete. In Afrika war es, wo er in der guten Zeit seines Lebens am glücklichsten gewesen war. Deshalb war er hierher gekommen, um noch einmal anzufangen. Sie hatten diese Safari mit einem Mindestmaß an Komfort gemacht. Es gab keine Entbehrungen, aber auch keinen Luxus. Und er hatte gedacht, dass er dadurch wieder ins Training kommen, dass er irgendwie sich das Fett von der Seele herunterarbeiten könnte, so wie ein Boxer in die Berge geht, um zu arbeiten und zu trainieren, um es aus seinem Körper herauszuschwitzen. Er hörte einen Schuss jenseits des Hügels. Sie schoss ausgezeichnet, diese gute, diese reiche Hure, diese freundliche Hüterin und Zerstörerin seiner Begabung. Unsinn! Er hatte seine Begabung selbst zerstört. Warum sollte er dieser Frau, die ihn so angenehm aushielt, die Schuld zuschieben? Er hatte seine Begabung damit zerstört, dass er sie nicht benutzt, dass er sich selbst und das, woran er glaubte, verraten hatte, dass er so viel trank, bis die Schärfe seiner Wahrnehmungen litt, durch Faulheit, durch Trägheit, durch Snobismus, durch Hochmut und durch Vorurteil, auf Teufel komm raus. Er hätte sich sein Brot lieber auf andere Weise als mit der Feder verdient. »Wir sind wohl alle für das, was wir tun, geschaffen«, dachte er. »Wie wir unser Brot verdienen, darin liegt unsere Begabung.« Er hatte in einer oder der anderen Form Vitalität verkauft, sein ganzes Leben lang. Und wenn die Gefühle nicht zu sehr mitspielen, kann man mehr fürs Geld geben. Das war ihm klar geworden, aber auch das würde er jetzt niemals schreiben. Nein, er würde nicht hierüber schreiben, obwohl es sich schon verlohnte, darüber zu schreiben. Jetzt kam sie in Sicht. Sie ging quer über die Lichtung dem Lager zu. Sie hatte Reithosen an und trug ihre Büchse. Die beiden Boys kamen hinter ihr her und schwenkten eine Antilope zwischen sich. Sie war immer noch eine gut aussehende Frau, dachte er, und sie hatte einen anziehenden Körper. Sie hatte eine ausgesprochene Bettbegabung und es machte ihr Spaß. Sie war nicht hübsch, aber er mochte ihr Gesicht. Es hatte sehr einfach angefangen. Ihr gefiel, was er schrieb, und sie hatte ihn immer um das Leben, das er führte, beneidet. Sie glaubte, dass er genau das tat, was er wollte. Die Mittel, durch die sie ihn sich gewonnen und die Art, wie sie sich schließlich in ihn verliebt hatte, gehörten alle einfach zu dem planmäßigen Vorgang, sich ein neues Leben aufzubauen, und er hatte alles, was von seinem alten Leben übrig war, verschachert. Er hatte es verschachert, für Sicherheit, auch für Luxus. Das ließ sich nicht leugnen, aber wofür sonst noch? Er wusste es nicht. Sie hätte ihm alles, was er sich wünschte, gekauft, das wusste er. Sie war außerdem eine verflucht nette Frau. Er würde mindestens so gern mit ihr wie mit irgendeiner anderen schlafen, sogar lieber noch mit ihr, weil sie reicher war, weil sie sehr nett war und weil sie niemals Szenen machte. Und jetzt fand dies Leben, das er sich aufgebaut hatte, sein Ende, weil er kein Jod benutzt hatte, als er sich vor 14 Tagen das Knie an einem Dorn ritzte, als sie sich vorwärts bewegten, um zu versuchen, eine Herde von stehenden Wasserböcken zu fotografieren, die mit erhobenen Köpfen Umschau hielten, während ihre Nüstern die Luft durchschnupperten und ihre weit aufgeklappten Ohren auf das leiseste Geräusch hinhorchten, das sie in den Busch zurückscheuchen würde. Und sie waren wirklich ausgerissen, noch bevor er die Aufnahme hatte. Da kam sie. Er wandte den Kopf auf dem Lager, um ihr entgegenzusehen. »Hallo«, sagte er. »Ich habe einen Antilopenbock geschossen«, erzählte sie ihm. »Das gibt eine gute Brühe für dich. Und zum Klimm können wir Kartoffelbrei machen. Wie fühlst du dich?« »Viel besser. Das ist großartig. Weißt du, eigentlich habe ich's mir fast gedacht. Du schliefest fest, als ich wegging.« »Ich habe gut geschlafen.« »Bist du weit gegangen?« »Nein, gerade nur bis hinter den Hügel. Ich habe die Antilope mit einem guten Blattschuss gekriegt.« »Wahrhaftig, du schießt ausgezeichnet. Macht mir Riesenspaß. Ich finde Afrika wunderbar, tatsächlich. Wenn's dir gut geht, ist's überhaupt das Schönste, das ich je erlebt habe. Du weißt gar nicht, wie gern ich mit dir auf die Jagd gehe, und das Land liebe ich einfach.« »Ich auch.« »Liebling, du weißt ja gar nicht, wie wunderbar ich's finde, dass es dir besser geht. Ich konnte es vorhin nicht aushalten, als du dich so fühltest. Du wirst nie wieder mit mir so reden, nicht wahr? Versprichst du mir das?« »Nein«, sagte er, »ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe.« »Du brauchst mich doch nicht kaputt zu machen, nicht wahr? Ich bin ja nur eine Frau in mittleren Jahren, die dich liebt und die tun möchte, was du tun möchtest. Man hat mich ja bereits 2 oder 3 Mal kaputt gemacht. Du willst mich doch nicht noch einmal kaputt machen, nicht wahr? Ich möchte dich ein paar Mal im Bett kaputt machen«, sagte er. »Ja, das ist die richtige Art, das ist gut. Unsere Natur will, dass wir einander so kaputt machen. Das Flugzeug wird morgen bestimmt hier sein.« »Woher weißt du das?« »Ich bin ganz sicher, es muss kommen. Die Boys haben das Holz und das Gras für die Signale schon bereit. Ich war heute wieder unten und habe es mir angesehen. Es ist reichlich Platz zum Landen da, und wir haben alles an beiden Enden fertig.« »Wieso glaubst du, dass es morgen kommt?« »Ich bin ganz sicher, es ist ja überfällig. Und in der Stadt wird man dir dann dein Bein zusammenflicken, und dann werden wir einander auf die gute Weise kaputt machen und nicht auf diese entsetzliche Art mitreden.« »Wollen wir was trinken? Die Sonne ist untergegangen. Meinst du, du solltest?« »Ich trinke einen.« »Also trinken wir zusammen. Molo, 2 Whisky Soda, rief sie. »Du solltest deine Moskitostiefel anziehen«, sagte er zu ihr. »Ich tu's nach dem Baden.« Während es dunkelte, tranken sie, und gerade bevor es ganz dunkel war, nicht mehr hell genug, um zu schießen, wechselte eine Hyäne über die Lichtung auf ihrem Weg um den Hügel. »Das Mistvieh streunt hier jeden Abend herum«, sagte der Mann, »jeden Abend, seit 14 Tagen. Die macht nachts immer den Lärm, mich stört's nicht weiter, aber es ist ein widerliches Viehzeug.« Während sie so zusammen tranken, hatte er keine Schmerzen, nur das Unbehagen, immer in derselben Lage liegen zu müssen, und während die Boys das Feuer anzündeten, dessen Schatten auf die Zelte sprang, spürte er von Neuem, wie er dies Leben einer wohligen Selbstaufgabe bejahte. Sie war sehr gut zu ihm. Er war nachmittags grausam und ungerecht gewesen. Sie war eine ganz famose Frau, wirklich großartig, und gerade da fiel ihm ein, dass er im Sterben lag. Es kam wie ein Sausen, nicht wie ein Sausen von Wasser oder von Wind, sondern von einer plötzlichen übelriechenden Leere, und das Seltsame daran war, dass die Hyäne leicht am Rand davon entlang glitt. »Was ist, Harry?« fragte sie ihn. »Nichts«, sagte er. »Du solltest dich lieber auf die andere Seite setzen, gegen den Wind.« »Hat Molo den Verband gewechselt?« »Ja, ich benutze jetzt nur noch Bohrwasser.« »Wie fühlst du dich?« »Ein bisschen taumelig.« »Ich geh hinein, baden«, sagte sie. »Ich bin gleich wieder da. Dann essen wir zusammen und dann bringen wir dein Lager hinein.« »Also war es gut«, sagte er sich, »dass wir mit dem Gezänk aufgehört haben. Mit dieser Frau hatte er sich niemals viel gezankt, während er sich mit den Frauen, die er liebte, so viel gezankt hatte, dass am Ende alles, was sie gemeinsam hatten, durch die ätzende Wirkung ihrer Zänkereien zerstört wurde. Er hatte zu viel geliebt, zu viel verlangt und alles war fadenscheinig geworden. Er dachte an sein Alleinsein in Konstantinopel, damals, als sie sich in Paris vor seiner Abreise gezankt hatten. Er hatte die ganze Zeit über gehurt und dann, als das vorbei war und es ihm nicht gelungen war, seine Einsamkeit zu töten, sondern sie nur immer schlimmer wurde, hatte er ihr, der Ersten, der, die ihn verlassen hatte, einen Brief geschrieben, in dem er ihr sagte, dass er es nie hätte abtöten können. Wie ihm, als er einmal glaubte, sie vor dem Regence zu sehen, inwendig ganz schwach und übel geworden sei und dass er einer Frau, die ihr in irgendeiner Art ähnelte, den Boulevard entlang gefolgt sei, angsterfüllt, sie möge es nicht sein, voller Angst, das Gefühl, das es ihm gab, zu verlieren. Wie ihn jede, mit der er geschlafen hatte, sie nur noch mehr vermissen ließ und wie das, was sie getan hatte, ja völlig bedeutungslos sei, da ihm klar wäre, dass er sich nicht von seiner Liebe zu ihr heilen könne. Er schrieb diesen Brief im Club, kühl und nüchtern, adressierte ihn nach New York und bat sie, ihm nach Paris ins Büro zu schreiben. Das schien ungefährlich. Am selben Abend ging es weiter nach Anatolien, und er erinnerte sich, wie er später einmal auf dieser Expedition den ganzen Tag über durch Mohnfelder geritten war, aus denen man Opium gewann, und wie seltsam man sich schließlich fühlte, und alle Entfernungen schienen nicht zu stimmen, wo sie den Angriff mit den neu eingetroffenen Offizieren aus Konstantin gemacht hatten, die von nichts die geringste Ahnung hatten, und die Artillerie hatte in die Truppen hineingefeuert und der englische Beobachter hatte wie ein Kind geheult. Das war jener Tag, an dem er zum ersten Mal tote Männer in weißen Ballettröcken und Schnabelschuhen mit Pompons drauf gesehen hatte. Die Türken waren stetig und truppweise vorgedrungen, und er hatte gesehen, wie die berockten Männer wegliefen und wie die Offiziere in sie hineinfeuerten und dann selbst rannten. Und dann waren auch er und der englische Beobachter gerannt, bis ihm die Lunge wehtat und er den Geschmack von Kupferpfennigen im Mund hatte und sie hinter einigen Felsblöcken anhielten, und da rückten die Türken heran, truppweise, wie vorher. Später hatte er jene Dinge gesehen, an die er niemals denken konnte, und noch später hatte er viel Schlimmeres gesehen. Er hatte, als er zurückkam, nicht davon sprechen können und hielt es auch nicht aus, wenn jemand anderes es erwähnte. Und als er damals in Paris an dem Café vorüberging, in dem der amerikanische Dichter mit einem dummen Ausdruck auf seinem Schafsgesicht vor einem Haufen Untersätze saß und über die Dadaisten mit einem Rumänen sprach, der angeblich Tristan Tzara hieß, der immer ein Monokel trug und Kopfweh hatte, und oben in seiner Wohnung mit seiner Frau, die er jetzt wieder liebte, wo der Zank vollständig vorbei war, wo die Verrücktheit vollständig vorbei war, wo er froh war, wieder zu Hause zu sein, da schickte das Büro ihm seine Post hinauf in die Wohnung, und eines Morgens kam dann der Antwortbrief auf den, den er geschrieben hatte, auf dem Tablett herein, und als er die Handschrift sah, überlief es ihn eiskalt, und er versuchte, den Brief unter einen anderen zu schieben. Aber seine Frau sagte, »Von wem ist denn der Brief, mein Lieber?« Und das war das Ende vom Anfang davon. Er erinnerte sich an die guten Tage mit ihnen allen und die Kreche. Sie suchten sich immer die schönsten Plätze für die Kreche aus, und warum hatten sie wohl immer Krach angefangen, wenn er sich gerade am wohlsten fühlte? Er hatte niemals etwas davon geschrieben. Er hatte gesehen, wie die Welt sich wandelte, nicht nur die Ereignisse, obschon er auch viele Ereignisse gesehen und Menschen beobachtet hatte, aber er hatte die feineren Veränderungen gesehen, und er konnte sich erinnern, wie die Menschen zu verschiedenen Zeiten gewesen waren. Er war dabei gewesen und er hatte es beobachtet, und es war seine Aufgabe, darüber zu schreiben, aber nun würde er es niemals tun. »Wie fühlst du dich jetzt?« sagte sie. Sie war, nachdem sie gebadet hatte, aus dem Zelt gekommen. »Ganz gut. Magst du jetzt essen?« Er sah Molo hinter ihr mit einem Klapptisch und den anderen Boy mit den Schüsseln. »Ich möchte schreiben«, sagte er. »Du solltest etwas Brühe trinken, um bei Kräften zu bleiben.« »Ich sterbe heute Nacht«, sagte er. »Ich brauche nicht bei Kräften zu bleiben.« »Bitte kein Melodrama, Harry«, sagte sie. »Gebrauch deine Nase, ich bin bereits bis zur Hälfte des Oberschenkels hinauf verfault.« »Zum Teufel noch mal, wozu soll ich mich jetzt mit Brühe abgeben? Molo, bring Whisky Soda.« »Bitte trink die Brühe«, sagte sie sanft. »Schön.« Die Brühe war zu heiß. Sie musste in der Tasse abkühlen, bis er sie trinken konnte, und dann bekam er sie nur gerade so herunter, ohne zu ersticken. »Du bist eine famose Frau«, sagte er. »Hör nicht auf das, was ich sage.« Sie sah ihn an, und als er aufblickte und ihr so wohlbekanntes, angenehmes Lächeln sah, fühlte er wieder den Tod kommen. Diesmal war es kein Sausen, es war ein Hauch wie von Wind, der eine Kerze aufflackern und die Flamme hochschießen lässt. »Man kann mein Netz später rausbringen und es am Baum aufhängen und das Feuer aufschichten. Ich gehe heute Nacht nicht ins Zelt, es lohnt nicht den Umzug. Es ist eine klare Nacht, es wird keinen Regen geben.« So starb man also, inmitten von Flüstern, das man nicht hörte. Nun, Zank würde es nicht mehr geben, das konnte er versprechen. Dieses eine noch nie gehabte Erlebnis würde er sich jetzt nicht versauen. Wahrscheinlich würde er es doch tun, man versaute sich ja alles, aber vielleicht auch nicht. »Du kannst kein Diktat aufnehmen, nicht wahr?« »Ich hab's nie gelernt«, erwiderte sie ihm. »Macht nichts.« Es war nicht genug Zeit, natürlich, obschon es sich anscheinend wie ein Fernrohr ineinander schob, so dass man alles in einen Absatz hineinbekam, wenn man's richtig anfasste. Da lag ein Blockhaus, weiß beworfen mit Mörtel, auf einem Hügel überm See. Da gab es eine Glocke an einer Stange neben der Tür, um die Leute zum Essen zu rufen. Hinter dem Haus waren Felder, und hinter den Feldern lag das Bauholz. Eine Reihe italienischer Pappeln lief vom Haus zur Werft und von dort um eine Landspitze herum. Ein Weg ging hinauf in die Hügel, direkt an dem Bauholz vorbei, und auf diesem Weg pflückte er Brombeeren. Dann brannte das Blockhaus herunter, und all die Büchsen, die an den Hirschgeweihen über dem Kamin hingen, verbrannten, und nachher lagen die Läufe, in deren Magazinen das Blei geschmolzen war, mit den weggebrannten Schäften auf der Asche, die man benutzte, um für die großen eisernen Seifenkessel Lauge zu machen, und man fragte Großvater, ob man sie zum Spielen haben könnte, und er sagte nein, weil es eben immer noch seine Büchsen waren, verstehen Sie? Und er kaufte auch niemals neue, und auf die Jagd ging er auch nicht mehr. Das Haus wurde an derselben Stelle wieder aufgebaut, jetzt aus Balken und weiß gestrichen, und von der gedeckten Veranda aus konnte man die Pappeln und dahinter den See sehen, aber Gewehre gab es niemals wieder. Die Läufe der Gewehre, die an den Hirschgeweihen an der Wand des Blockhauses gehangen hatten, lagen draußen auf dem Aschenhaufen, und keiner rührte sie je an. Nach dem Krieg pachteten wir einen Forellenbach im Schwarzwald, und es gab zwei Wege, die dorthin führten. Einer ging durch das Triberger Tal hinab und schlängelte sich an der Talstraße entlang im Schatten der Bäume, die die weiße Straße einsäumten, und dann eine Seitenstraße hinan, die durch die Hügel hinaufführte, an einer Menge kleiner Anwesen mit großen Schwarzwaldhäusern vorbei, bis jene Straße den Bach überquerte. Hier begann unser Fischwasser. Man konnte sonst auch steil bis zum Waldsaum hinaufklettern und dann über die Hügelkuppen durch die Tannenwälder hinauf bis an den Rand einer Wiese gehen und über die Wiese hinunter bis zur Brücke. Es standen Birken am Bach, und er war nicht breit, sondern schmal, klar und reißend mit kleinen Ausbuchtungen dort, wo er die Wurzeln der Birken unterhöhlt hatte. Der Hotelbesitzer in Triberg hatte eine ausgezeichnete Saison. Es war besonders nett und wir waren alle sehr befreundet. Im nächsten Jahr kam die Inflation und das Geld, das er im Jahr zuvor verdient hatte, reichte nicht aus, um Lebensmittel für den Beginn der neuen Saison zu kaufen, und er erhängte sich. Das konnte man diktieren, aber man konnte nicht die Place Contrescarpe diktieren, wo die Blumenverkäufer ihre Blumen auf der Straße färbten und der Farbstoff dort, wo der Autobus abfuhr, über das Pflaster lief und die alten Männer und Frauen ewig von Wein und Fusel betrunken waren und wo den Kindern bei der Kälte die Nasen liefen und nicht den Geruch von schmutzigem Schweiß, von Armut und Betrunkenheit im Café des Amateurs und die Huren vom Bal Musette, über dem sie wohnten. Die Concierge, die in ihrer Loge den Sergeanten der Garde Républicaine zu Besuch hatte, dessen Helm mit dem Rosshaarbusch auf dem Stuhl lag. Die Locataire überm Gang, deren Mann Rennfahrer war, und ihre Freude in der Crèmerie an jenem Morgen, als sie Lotto aufgemacht hatte und sah, wo er im Paris-Tour seinem ersten großen Rennen als Dritter gelegen hatte. Sie war rot geworden und hatte gelacht und war dann weinend mit der gelben Sportzeitung in der Hand die Treppe hinaufgegangen. Der Mann von der Frau, die den Bal Musette betrieb, fuhr eine Autodroschke, und wenn er, Harry, morgens in aller Frühe ein Flugzeug nehmen musste, klopfte der Mann an die Tür, um ihn zu wecken, und dann tranken sie beide ein Glas Weißwein an der Messingtheke, bevor sie aufbrachen. Er kannte seine Nachbarn in jenem Viertel damals, weil sie alle arm waren. Um jene Place herum gab es zwei Sorten, die Säufer und die Sportifs. Die Säufer suchten ihre Armut auf ihre Weise zu vergessen und die Sportifs, indem sie sich abstrampelten. Sie waren die Nachkommen der Kommunarden und brauchten sich nicht groß zu besinnen, wo sie politisch standen. Sie wussten, wer ihre Väter, ihre Verwandten, ihre Brüder und Freunde erschossen hatte, als die Versailler Truppen einrückten und nach der Kommune die Stadt besetzten und jeden hinrichteten, den sie greifen konnten, der Schwielen an den Händen hatte oder eine Mütze trug oder sonst wie ein Arbeiter aussah. Und in jener Armut und in jenem Viertel quer über dem Damm, gegenüber einer Boucherie Chevalin und einer Weinkonsumgenossenschaft, hatte er den Anfang zu allem gemacht, was er je schreiben würde. Es gab niemals einen anderen Teil von Paris, den er so liebte. Die wildwuchernden Bäume, die alten, weißgetünchten, unten braun gestrichenen Häuser, das lange Grün des Autobusses auf jenem runden Platz, das Lila von den gefärbten Blumen auf dem Pflaster, das jähe Abfallen der Rue Cardinal des Moines den Hügel hinab zur Seine und nach der anderen Seite die enge, wimmelnde Welt der Rue Mouffetard. Die Straße, die zum Panthéon hinaufführte, und die andere, die er immer mit dem Rad entlang fuhr, die einzige asphaltierte Straße im ganzen Viertel, glatt unter den Rädern, mit den hohen, schmalen Häusern und dem billigen, vielstöckigen Hotel, in dem Paul Verlaine gestorben war. Die Wohnung, in der sie lebten, bestand nur aus zwei Zimmern, und er hatte ein Zimmer in der obersten Etage jenes Hotels, das ihn im Monat 60 Francs kostete. Und da schrieb er, und von dort konnte er die Dächer und die Schornsteine und alle Hügel von Paris sehen. Von der Wohnung aus sah man nur die Bude vom Holz- und Kohlenmann. Er verkaufte auch Wein, schlechten Wein. Den goldenen Pferdekopf der Boucherie Chevalin, wo die geschlachteten Tiere gelb, golden und rot in der offenen Auslage hingen, und den grün gestrichenen Konsumverein, wo sie ihren Wein kauften, guten Wein und billig. Sonst gab es nichts als getünchte Mauern und die Fenster der Nachbarn, die nachts, wenn jemand betrunken auf der Straße lag, stöhnend und jammernd, in jener typisch französischen Ivresse, deren Existenz man abzuleugnen sucht, die Fenster öffneten und dann das Gemurmel der Gespräche. »Wo ist der Polizist? Wenn man ihn nicht braucht, ist der Scheißkerl immer da. Er schläft mit irgendeiner Concierge. Hol den Agent!« Bis irgendjemand einen Eimer voll Wasser aus dem Fenster schüttete und das Gejammer aufhörte. »Was war das? Wasser? Donnerwetter, das war eine Idee!« Und die Fenster sich schlossen. Marie, seine Femme de Ménage, die gegen den 8-Stunden-Tag protestierte und sagte, wenn ein Mann bis 6 arbeitet, trinkt er sich auf dem Heimweg nur einen kleinen an und verschwendet nicht zu viel. Wenn einer nur bis 5 arbeitet, ist er jeden Abend betrunken und man hat überhaupt kein Geld. Unter der Kürzung der Arbeitszeit hat bloß die Frau des Arbeiters zu leiden. »Möchtest du nicht noch etwas Brühe haben?« fragte die Frau jetzt. »Nein, danke sehr, sie ist ausgezeichnet. Versuch doch noch ein bisschen. Ich möchte gerne einen Whisky-Soda. Es ist nicht gut für dich. Nein, es ist schlecht für mich zu ermessen, dass du toll versessen auf mich bist. Text und Musik von Cole Porter. Du weißt, ich hab's gern, wenn du trinkst. Oh ja, nur, dass es schlecht für mich ist.« »Wenn sie geht«, dachte er, »werde ich alles haben, was ich will. Nicht alles, was ich will, aber alles, was es gibt.« Gott, war er müde, zu müde. Er wollte ein bisschen schlafen. Er lag still und der Tod war nicht da. Er war wohl in eine andere Straße eingebogen. Er fuhr paarweise auf Rädern und bewegte sich ganz lautlos auf dem Pflaster. Nein, er hatte niemals über Paris geschrieben, nicht über das Paris, an dem er hing. Aber was war mit allem Übrigen, das er niemals geschrieben hatte? Was war mit der Rentsch und dem silbrigen Grau des Salbeigebüschs, dem schnell strömenden klaren Wasser in den Bewässerungsgräben und dem satten Grün der Luzerne? Der Pfad führte hinauf in die Berge, und das Vieh war im Sommer so scheu wie wild. Das Gebrüll und das gleichförmige Geräusch und die langsam sich bewegende Masse, die den Staub aufwirbelte, wenn man das Vieh im Herbst hinuntertrieb. Und hinter dem Gebirge die klare Schärfe der Bergspitze im Abendlicht. Und als er hinunterritt, beim Mondlicht, wie sich der Pfad hell durch die Ebene zog. Jetzt erinnerte er sich daran, wie er im Dunkel durchs Gehölz hinuntergekommen war und sich am Schwanz des Pferdes festgehalten hatte, wenn er nicht sehen konnte, und an all die Geschichten, die er hatte schreiben wollen. Über den blöden Hütejungen, den man damals auf der Ranch zurückließ und dem eingeschärft war, keinen ans Heu zu lassen, und über jenen alten Dreckskerl von den Forks, der den Jungen, als er mal für ihn arbeitete, verprügelt hatte und er vorbeikam, um sich Futter zu holen, wie der Junge Nein gesagt hatte und der Alte sagte, er würde ihn wieder verprügeln. Der Junge holte die Flinte aus der Küche und erschoss ihn, als er versuchte, in die Scheune zu gehen. Und als sie auf die Ranch zurückkamen, lag er bereits eine Woche tot und steif gefroren in der Vieheinzäunung und die Hunde hatten ihn teilweise aufgefressen. Aber was übrig war, packte man, in eine Decke gewickelt, auf einen Schlitten und seilte es fest, und man ließ sich von dem Jungen beim Ziehen helfen, und zusammen nahm man es auf und beförderte es auf Skiern die Straße hinunter und 60 Meilen weiter hinab in die Stadt, um den Jungen der Polizei zu übergeben, und wie der keine Ahnung davon hatte, dass man ihn verhaften würde, und wie er dachte, er habe seine Pflicht getan und man wäre sein Freund und er würde belohnt werden. Er hatte geholfen, den alten Mann hinunterzuschaffen, damit jeder erfahren würde, wie schlecht der alte Mann gewesen war und dass er versucht hatte, Futter zu stehlen, das ihm nicht gehörte. Und als der Sheriff dem Jungen die Handschellen anlegte, konnte er es gar nicht fassen. Dann fing er an zu weinen. Das war eine der Geschichten, die er sich zum Schreiben aufgespart hatte. Er kannte mindestens 20 gute Geschichten aus jener Gegend und er hatte auch nicht eine geschrieben. Warum? »Erzähl du ihnen, warum«, sagte er. »Warum was, lieber? Warum nichts?« Sie trank nicht mehr so viel, seit sie ihn hatte. Aber falls er am Leben blieb, würde er niemals über sie schreiben, das wusste er jetzt. Auch über keine der anderen. Die Reichen waren fade und tranken zu viel, oder sie spielten zu viel. Sie waren fade und alle einer wie der andere. Er erinnerte sich an den armen Julian und seine romantische Ehrfurcht vor ihnen und wie er einmal eine Geschichte begonnen hatte, die so anfing, »Die Steinreichen sind anders als du und ich«, und wie jemand zu Julian gesagt hatte, »Jawohl, sie haben mehr Geld.« Aber das fand Julian gar nicht komisch. Er hielt sie für eine besonders glorreiche Menschenart, und als ihm aufging, dass es gar nicht so war, warf ihn das genauso um wie jede andere Sache, die ihn umwarf. Er hatte Leute, die es umwarf, verachtet. Man brauchte es ja noch nicht zu mögen, weil man es verstand. Er konnte mit allem fertig werden, dachte er, weil ihm nichts wehtun konnte, dass ihn nichts anging. Gut, jetzt würde ihn der Tod nichts angehen. Etwas, wovor er sich immer gegraut hatte, waren Schmerzen. Er konnte Schmerzen so gut ertragen wie jeder andere, bis sie zu lange anhielten und ihn aushöhlten. Aber hier hatte er etwas, das entsetzlich wehgetan hatte, und gerade als er fühlte, dass es ihn zerbrach, hatte der Schmerz aufgehört. Er erinnerte sich an damals, als Williamson, der Artillerieoffizier, von einer Handgranate getroffen wurde, die eine deutsche Patrouille warf, als er in jener Nacht durch den Stacheldraht zurückkam und wie er schrie und jeden gebeten hatte, ihn zu töten. Er war ein dicker Kerl, sehr tapfer und ein guter Offizier, wenn er auch zum Theatralischen neigte. Aber in jener Nacht blieb er im Stacheldraht hängen und eine Rakete beleuchtete ihn und seine Eingeweide hingen im Stacheldraht verstrickt, so dass sie ihn losschneiden mussten, nachdem sie ihn lebendig hineingebracht hatten. »Erschieß mich, Harry, um Christi Willen, erschieß mich!« Sie hatten einmal darüber diskutiert, dass Gott keinem etwas schicke, was er nicht ertragen könne, und irgendeiner hatte die Theorie aufgestellt, dass dies bedeute, dass eben an einem gewissen Punkt der Schmerz automatisch das Bewusstsein auslösche. Aber er hatte sich immer an Williamson in jener Nacht erinnert. Nichts ließ ihn sein Bewusstsein verlieren, bis er ihm all seine Morphiumtabletten gab, die er immer aufgespart hatte, um sie selbst zu nehmen. Und dann wirkten sie auch noch nicht gleich. Das jedoch, was er hatte, war kinderleicht, und wenn es nicht mit der Zeit schlimmer wurde, brauchte man sich keine Sorgen zu machen, nur dass er gern in besserer Gesellschaft gewesen wäre. Er dachte ein bisschen an die Gesellschaft, die er gern haben würde. »Nein«, dachte er, »wenn man alles, was man tut, zu lange tut und zu spät tut, kann man nicht erwarten, dass die Menschen noch da sind. Sie sind alle weg. Das Fest ist vorbei und man ist mit seiner Gastgeberin allein. Mich langweilt das Sterben genauso wie alles Übrige«, dachte er. »Es ist langweilig«, sagte er laut. »Was denn, Lieber?« »Alles, was man zu verdammt lange tut.« Er betrachtete ihr Gesicht zwischen sich und dem Feuer. Sie lag im Stuhl zurückgelehnt, und der Feuerschein fiel auf ihr von feinen Linien durchzogenes Gesicht, und er konnte sehen, dass sie schläfrig war. Er hörte die Hyäne gerade außerhalb des Feuerbereichs lärmen. »Ich habe geschrieben«, sagte er, »aber es hat mich müde gemacht.« »Glaubst du, du wirst schlafen können?« »Sicher. Warum gehst du nicht rein?« »Ich sitze gern hier bei dir.« »Spürst du irgendetwas Seltsames?« fragte er sie. »Nein, nur ein bisschen Müdigkeit.« »Aber ich«, sagte er. Er hatte gerade gespürt, wie der Tod wieder vorbeikam. »Weißt du, das Einzige, was ich nie verloren habe, ist meine Neugier«, sagte er zu ihr. »Du hast überhaupt nichts verloren. Du bist der kompletteste Mann, den ich je gekannt habe.« »Mein Gott«, sagte er, »wie wenig so eine Frau weiß. Was ist das? Deine Intuition?« Weil gerade eben der Tod gekommen war und seinen Kopf auf das Fußende des Lagers lehnte und er seinen Atem riechen konnte. »Glaub nichts von all dem Zeug mit Sichel und Schädel«, sagte er zu ihr. »Es können genauso gut zwei Polizisten auf Rädern sein oder ein Vogel. Oder er könnte eine breite Schnauze haben wie eine Hyäne.« Er war jetzt an ihm hochgekrochen, aber er hatte keine Gestalt mehr. Er nahm einfach Raum ein. »Sag ihm, dass er weggehen soll.« Er ging nicht weg, sondern kam ein bisschen näher. »Du hast einen höllischen Atem«, sagte er zu ihm, »du stinkender Dreckskerl.« Er drängte sich noch näher an ihn heran, und jetzt konnte er nichts zu ihm sagen. Und als er sah, dass er nicht sprechen konnte, kam er noch ein bisschen näher. Und jetzt versuchte er ihn, ohne zu sprechen, wegzuscheuchen, aber er bewegte sich an ihm hoch, so dass sein Gewicht voll auf seine Brust drückte. Und während er da hockte und sich weder bewegen noch sprechen konnte, hörte er die Frau sagen, Vana schläft jetzt. Nehmt das Lager sehr vorsichtig auf und tragt es ins Zelt. Er konnte nicht sprechen, um ihr zu sagen, dass sie ihn wegscheuchen sollte, und er hockte jetzt noch schwerer auf ihm, so dass er nicht atmen konnte. Und dann, als sie sein Lager hochhoben, war plötzlich alles gut und das Gewicht wich von seiner Brust. Es war Morgen, und es war bereits eine ganze Zeit lang Morgen, und er hörte das Flugzeug. Es sah sehr klein aus, und dann beschrieb es einen weiten Kreis, und die Boys liefen hinunter und zündeten die Feuer an und nahmen Paraffin dazu und häuften Gras auf, so dass es zwei große Rauchfahnen an beiden Enden des geebneten Platzes gab, und der Morgenwind blies sie dem Lager zu, und das Flugzeug beschrieb noch zwei Kreise, zuletzt ganz niedrig, und glitt dann hinab, richtete sich aus und landete glatt, und der alte Compton, in seinen weiten Hosen, seiner Tweedjacke und einem braunen Filzhut, kam auf ihn zu. »Was ist denn los, alter Hengst?« sagte Compton. »Ein schlimmes Bein«, sagte er zu ihm. »Willst du was frühstücken?« »Danke, ich möchte nur eine Tasse Tee haben. Weißt du, es ist unsere alte Motte. Ich werde die Memsahib nicht mitnehmen können, es ist nur für einen Platz. Euer Lastauto ist unterwegs.« Die Boys hatten das Lager aufgenommen und trugen es dem kleinen Flugzeug zu. Um die grünen Zelte herum und hinunter am Felsen entlang, hinaus in die Ebene und an den Lichtsignalen vorbei, die jetzt, wo alles Gras aufgezehrt war, hell brannten, und der Wind blies die Flammen an. Es war schwierig, ihn hineinzubekommen, aber als er erst einmal drinnen war, lehnte er sich auf dem ledernen Sitz zurück und das Bein lag steif ausgestreckt neben Comptons Sitz. Compton warf den Motor an und stieg ein. Er winkte Helen und den Boys zu, und während das Geratter in das alte, wohlbekannte Brausen überging, wendeten sie, und Compton hatte ein wachsames Auge auf die Warzenschweinlöcher und brauste holpernd die Strecke zwischen den Feuern entlang und hob sich mit dem letzten Stoß in die Luft, und er sah sie alle unten stehen und winken und das Lager neben dem Hügel flacher werden und die Ebene sich ausbreiten, Gruppen von Bäumen und den Busch flach werden, während die Wildspuren jetzt glatt zu den Wasserstellen liefen, und dann sah er eine neue Wasserstelle, von der er noch gar nichts gewusst hatte. Dann waren sie über den ersten Hügeln, und dann waren sie über Bergen mit plötzlichen Tiefen von grün aufstrebenden Wäldern und dichten Bambushängen, und dann wieder dunklem Wald, wie in Spitzen und Mulden ausgehauen, bis sie darüber hinweg waren, und abfallende Hügel, und dann eine neue Ebene, heiß jetzt und lila-braun, uneben von der Hitze, und Compi, der sich umdrehte, um zu sehen, wie es ihm bekam. Dann sah man neue Berge, dunkel vor sich. Und dann begannen sie zu steigen, und sie schienen nach Osten zu fliegen, und dann wurde es dunkel, und sie waren in einem Gewitter, und der Regen war so dicht, dass es schien, als ob man durch einen Wasserfall flog. Und dann waren sie hindurch, und Compi wandte den Kopf und grinste und deutete vorwärts. Und dort, vor ihnen, so weit er sehen konnte, so weit wie die ganze Welt, groß, hoch und unvorstellbar weiß in der Sonne, war der flache Gipfel des Kilimandscharo. Und dann wusste er, dorthin war es, wohin er ging. Gerade dann hörte die Hyäne auf, im Dunkel zu wimmern, und begann einen seltsamen, menschlichen, fast weinenden Ton von sich zu geben. Die Frau hörte es und bewegte sich unruhig hin und her. Sie wachte nicht auf. Im Traum war sie in dem Haus in Long Island, und es war der Abend vor dem ersten Ball ihrer Tochter. Irgendwie war ihr Vater da, und er war sehr grob gewesen. Dann war das Geräusch, das die Hyäne machte, so laut, dass sie erwachte. Und einen Augenblick lang wusste sie nicht, wo sie war, und sie hatte große Angst. Dann nahm sie die Taschenlampe und beleuchtete damit das andere Lager, das sie hineingetragen hatten, nachdem Harry eingeschlafen war. Sie konnte seinen Körper unter dem Moskitonetz sehen, aber irgendwie hatte er sein Bein herausgezwängt, und es hing am Lager herunter. Der Verband war vollständig abgegangen, und sie konnte nicht hinsehen. »Molo«, rief sie, »Molo, Molo!« Dann sagte sie, »Harry, Harry!« Dann mit erhobener Stimme, »Harry, bitte Harry! Oh Gott, Harry!« Es kam keine Antwort, und sie konnte ihn nicht atmen hören. Draußen vor dem Zelt machte die Hyäne immer noch das gleiche, seltsame Geräusch, von dem sie erwacht war. Aber sie hörte es nicht, weil ihr Herz so klopfte.